In der Kirche von Rom, die man die katholische nennt, besteht nur ein seelenloses Ritual in der Messe als liturgisches Äußere, welches das Symbol nicht mehr erreicht, nicht mehr berührt, nicht mehr bewegt. Der nordische Beitrag ging verloren, wurde durch das Vorurteil und die ethnologische Verfolgung des Nordischen zerstört, ebenso wie das Germanische mit seiner völligen Übergabe an das Judentum. Der Zen-Buddhismus bewahrt den Esoterismus der Buddha-Doktrin. In Japan wurde der Shintoismus und der Zen von einer rassisch höheren und kriegerischen Kaste, die Samurai, praktiziert. Die esoteristische Sekte des Hinduismus befindet sich im Tantrischen, besonders im Orden Kaula oder Kula. So verstanden ist Esoterismus das, was jenseits der äußeren Form und der Masse des Physischen liegt und eine Auslese in Verbindung bringt mit unsichtbaren und höheren Kräften. In meinem Fall war es jener Zustand, der mich mitten im Schlaf lähmte und mir keine Möglichkeiten ließ, auf das Phänomen Einfluss zu nehmen. Das Sichtbare ist Symbol unsichtbarer Kräfte, Archetypen, Götter. Mittels esoterischer Kenntnisse, einer Einweihung in diese Kenntnisse, kann eine ranghohe Minderheit Verbindung mit jenen unsichtbaren Kräften aufnehmen, auf das Symbol einwirkend, es dynamisierend und die physischen Phänomene, die es verkörpern, kontrollieren. In meinem Fall zu erreichen, den unfreiwilligen Prozess, in den ich stürzte, ohne zu wissen wie, zu kontrollieren, ihn zu dirigieren, einzudämmen oder vermeiden zu können. Jung hat sich auf dasselbe bezogen, als er sagte, wenn jemand sich klugerweise dem Archetypus gegenüberstellt an irgendeinem Ort der Welt, so erhält dies weltweit Gültigkeit, weil der Archetypus einer und unteilbar ist. Und das Mittel, diese geistige Welt auf dem Grunde des Spiegels zu erreichen, ist die Magie, der Ritus, das Ritual, die Zeremonie. Alle Religionen haben sie besessen, sogar die christliche, wie wir erwähnten. Der Ritus ist nicht etwas von den Menschen Erfundenes, sondern von denen im Jenseits Eingegebenen, Jung würde sagen, durch das unbewusste Kollektiv. Daher muss das Ritual mit Genauigkeit und laut Gesetz ausgeübt werden, weil es über den Archetypus Macht besitzt, zu ihm gelangt und ihn zwingt, Antwort zu geben, zu wirken durch gegenseitiges Einvernehmen und Willen. Darum die Gefahr, den Ritus in irrtümlicher Form auszuüben, ohne genau die Vorschrift des Himmels zu erfüllen, seiner kleinsten Details von Zeit und Raum. Das ist die Gefahr der katholischen Messe, die heutzutage von unwissenden, exoterischen Priestern zelebriert wird. Der da kommt, eben deswegen, ist kein Gott, sondern der Dämon Jehova. So gleitet die Welt ins Chaos, ihr Chaos. In Bezug auf Rituale. Einmal habe ich in Indien an einem Festessen zu Ehren des ehemaligen englischen Vizekönigs Lord Mountbatten teilgenommen, das im großen Zeremoniensaal von Rashtrapati Bharam, alter Palast der Vizekönige, stattfand. Dieser Lord, der sein germanisches Blut und sein Gedächtnis verraten hatte, sein Vater wurde gezwungen, seinen Namen Battenberg in Mountbatten umzuändern, hielt einen Vortrag, in welchem er den Hindus den guten Rat gab, niemals das Ritual und die Zeremonie zu vernachlässigen und weiter auszuüben mit dem Prunk alter Zeiten. Das Ritual, die Magie, waren genau das, was ich vom Meister holen wollte. Die Mittel, die Formeln, die Zeichen, die es mir ermöglichen, auf die andere Seite zu kommen und so ein Zwiegespräch mit den unsichtbaren Kräften einzuleiten, deren Symbole nur die Phänomene der physischen Welt darstellen, die den Augen unseres Körpers sichtbar sind. Ein Zwiegespräch mit denen von dort, wie Jason mit sich genommen hatten, in die Herrlichkeiten seiner alten Nacht. Dies und nichts anderes ist es, dass man eigentlich Einweihung nennen muss. Um die Kenntnis zu erlangen, haben die Barden mehr als 20 Jahre Schulung gebraucht, die Gnosis der arischen Rishis. Rishi bedeutet sehen, genau die von dort sehen. Wie ich sagte, konnte mir die erste Begegnung mit dem Meister keinen großen Eindruck vermitteln, jedenfalls nicht in den ersten Augenblicken. So erging es mir immer bei den wesentlichsten Ereignissen. Ich befand mich einem Manne von mittlerer Größe, blauen, sehr klaren Augen gegenüber, der von Dingen sprach, die ich nicht gut verstand und denen ich keine besondere Aufmerksamkeit schenkte. Vielmehr hörte ich auf die Fragen meines Freundes und hätte gern den Grund gewusst, der ihn dazu führte, sich hier zu befinden und den aktiven Kampf aufzugeben. So etwas Ähnliches wie eine Wolke füllte den Raum, in dem wir uns befanden, und es fiel mir schwer, mich zu konzentrieren. Inmitten dieser Wolke und ohne zu wissen, warum und weshalb, stellte ich die Frage über meine nächtlichen Erfahrungen. Ich habe nie ergründen können, was mich dazu verleitet hatte, denn ich war nicht mit dieser Absicht gekommen. Außerdem hatte ich in dem Augenblick alles vergessen. Es war so, als ob ein anderer in mir die Frage gestellt habe. Doch die erhaltene Antwort musste mich überraschen. Der astrale Körper, wissen Sie etwas über den astralen Körper? Es ist die Bezeichnung, die Paracelsus dieser beigegebenen Energie, dem physischen Körper verbunden, dieser auch materiellen Substanz, jedoch aus einer feineren Materie mit heftigeren Schwingungen, die laut ihm den Einfluss der Sterne erhält, gab. Deswegen nannte er sie Astralkörper. Die Philosophen Sankhya aus Indien nannten sie Susmasarira, die tantrischen Lingasasrira, die Ägypter Sahu, die Tibeter Yalus, die Chinesen Chekai, die Siddhas Siddharupa, die Selkner Magier, die Jon vom Feuerland Huai Yuhuen. Agrippa nannte sie Eidolon und die Gnostiker strahlender Körper. Nun gut, so viele Bezeichnungen für ein und dieselbe Sache, die man nicht gut kennt und deren Substanz auf irgendeine Art an der Energie, die wir als Gewissen bezeichnen, teilhat. Doch das, der Astralkörper, kann nicht auf gleiche Weise bewusst sein, wie wir es hier sind auf dieser Welt, wo wir uns mit unserem physischen Träger bewegen. Deswegen müssten wir sagen, dass der Astralkörper, wie wir ihn weiter nennen werden, dass der Eidolon, dass der Huayuhuen nur als Macht im Verborgenen existiert, während wir ihn schaffen, erfinden müssen. Das heißt, ihm das Gewissen unseres Erden-Ichs übertragen, ihn bewusst machen, was dasselbe ist, wenngleich mit einem integrierten, andersartigen Gewissen. Mit einem doppelten Gewissen, das von dort und das von hier. Es ist dies die Art eines Lebens hier auf Erden, den Astralkörper zu erfinden, ihn zu schaffen, ihm unser Gewissen zu übertragen oder besser gesagt, bewusst in ihm leben zu können, mit diesem doppelten Gewissen. So wird man den Tod überstehen. Man wird auch sterben können, wenn man es will, und beim Sterben das Gewissen von hier nicht verlieren. Er machte eine Pause, beobachtete mich einen Augenblick und fuhr dann fort. Was mit Ihnen geschieht, ist ein Segen, denn von jetzt ab können Sie mit Ihrer Arbeit beginnen, Ihr großes Werk, wie die Alchemisten sagen würden, Paracelsus und Agrippa, anfangen zu weben, zu schaffen, Ihren Astralkörper zu formen, diesem Embryo eine bewusste Form zu geben, auch den feinen Körper aus höherer Materie mit einem noch reineren Körper, einer noch geistigeren Energie derjenigen des Huayuhuen, mit dem Körper des sachlichen Bewusstseins, mit Buddhi verbinden.